Erster ein Lied für den Musikleiter von den Söhnen Korachs. Zweiter Herr, du warst gut zu deinem Land. Du hast das Leben von Jakobs Volk verbessert. Dritter, du hast die Schuld deines Volkes weggenommen. Du hast ihnen alle Sünden vergeben. Vierter, du hast deinen ganzen Ärger beendet. Du bist nicht mehr wütend auf uns. Fünfter Gott, unser Helfer, mach uns wieder stark. Sei nicht mehr böse auf uns. Sechster, willst du für immer wütend sein? Bleibt dein Zorn für alle Zeiten? Siebter, willst du uns nicht neues Leben geben? Dann wird dein Volk froh über dich sein. Achter Herr, zeig uns deine Güte. Schenke uns deine Hilfe. Neunter, ich will hören, was Gott sagt. Er verspricht seinem Volk Frieden. Zehnter, seine Hilfe ist nah für alle, die ihn achten. So wird es in unserem Land schön sein. Elfter, Liebe und Treue treffen sich. Gutes Handeln und Frieden küssen sich. Zwölfter, Treue wächst aus dem Boden. Das Gute schaut vom Himmel herab. Dreizehnter, der Herr wird uns Gutes geben. Unser Land wird reiche Ernte bringen. Vierzehnter, das Gute geht vor ihm her. Es bereitet seinen Weg vor.